Kundgabe 4515. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1948. Bedingung für rechte Vertreter Gottes. Geisteswirken und wahrheitsgemäßes Wissen. Wer sich mein Vertreter nennen will auf Erden, der muss auch seine Mitmenschen belehren, der vollsten Wahrheit gemäß. Also muss er selbst sie besitzen und so nach von meinem Geist eingeführt sein, durch mein Wort, in die reine Wahrheit. Er kann nicht lehren, so er nicht selbst den Sinn erfasst hat, so es ihm nicht voll verständlich ist, wie mein Wort aufzufassen ist, das tiefgeistig nur zu verstehen ist. Er muss also innerlich so zu mir stehen, dass ich selbst durch meinen Geist in ihm wirken kann. Dann erst ist er ein rechter Vertreter meines Namens. Dann kann er für mich und mein Reich tätig sein und zum Segen der Mitmenschen auf Erden wirken. Es genügt nun aber nicht, so der Mensch zu mir sagt, Herr, Herr, so er mich wohl mit dem Munde bekennet und seine Verbundenheit mit mir durch Worte zum Ausdruck bringen will. Ich sehe allein nur auf das Herz, das aber meine Augen durchdringen und mir nicht der kleinste Winkel verborgen bleibt. Ich weiß um einen jeden Gedanken des Menschen und weiß daher auch, um das innerste Seelenleben einen jeden, der sich mein Vertreter nennt, auf Erden. Und ich kann gemäß meiner Ordnung von Ewigkeit nicht von den Bedingungen abgehen, die ich an das Wirken meines Geistes im Menschen geknüpft habe. Ich kann nicht dessen Denken erleuchten, der sich nicht gestaltet hat zur Aufnahme meines Geistes. Er wird stets in Unkenntnis wandeln. Mein Wort wird ihm unverständlich sein und bleiben. Und er wird demnach nicht als Lehrer seiner Mitmenschen tauglich sein, solange er nicht die innige Verbindung mit mir durch Wirken in Liebe hergestellt hat, die dann auch das Wirken des Geistes nach sich zieht. Und da ich also die Herzen der Menschen wohl zu durchschauen vermag, suche ich mir selbst die geeigneten Herzen aus, die als Aufnahmegefäß meines Geistes tauglich sind, und ergieße in sie die Wahrheit. Ich bilde sie selbst zu Lehrkräften aus, weil es dringend nötig ist, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass ihnen mein Wort in reinster Form zugeleitet wird, dass sie die Wahrheit finden, so sie diese suchen. Und diesen meinen rechten Vertretern auf Erden werde ich auch stets mit meiner Kraft zur Seite stehen, so dass sie unbedenklich lehren können und stets in meinem Willen tätig sind. Es soll die Wahrheit verbreitet werden, und ich segne jeden, der dazu beiträgt, der sich so gestaltet, dass ich selbst durch ihn wirken kann, dass er in Wahrheit mein Vertreter ist, der mein Wort verkünden und meinen Willen den Menschen bekannt geben kann und dadurch Licht bringt allen Menschen, die im Dunkeln wandeln und Licht begehren. Amen.